Bye. Bye. I praise you like

Schlag, Kling und Putzi-Fan. Hooligan, Hooligan, Kilogramm für

Yeah. Von Heavy Race, Zigarette an, Lamborghini Benzer Shit, alles ist iced out. Ich geh mit den Brüdern raus, yeah. Pack ne Sandy Bitch, Jacke ist von Heavy Race, Zigarette an, Lamborghini Benzer Shit, alles ist iced out. Ich geh mit den Brüdern raus, yeah. Hör Gammo von 6ix9ine, Skateboard flip in a Halfpipe, yeah. 50 Cent if I, yeah. Get rich or die trying, yeah. This is skateboard flip in a heli. Babe, stop on so wie Nelly, yeah. Brüder wollen Bass wie Miami. Sie warten auf das Tape und zwar heavy, yeah. Push start, gib Gas, yeah. Alle Brüder sind am Start, yeah. Babe, push start, gib Gas, yeah. Alle Brüder sind am Start, yeah. Von Heavy Riz, Zigarette an, Lamborghini Benzer Shit, alles ist iced out. Ich geh mit den Brüdern raus, yeah. Pack ne Sandy Bitch, Jacke ist von Heavy Riz, Zigarette an, Lamborghini Benzer Shit, alles ist iced out. Ich geh mit den Brüdern raus, yeah. Fahre schnell, ich gebe Gas, yeah. Lamborghini Benzer Shit, alles ist iced out. Ich geh mit den Brüdern raus, yeah. Pack ne Sandy Bitch, Jacke ist von Heavy Riz. Zigarette an, Lamborghini Benzer Shit, alles ist iced out. Ich geh mit den Brüdern raus, yeah. We'll be right back.